Niemand dringt hier durch. Und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. In dem verstecktesten Winkel ihrer Zweizimmerwohnung, dort, wo sich die durchgesessene Couchgarnitur in eine Ecke drückt, sitzt Sunja und blättert durch einen Stapel alter Fotos, Briefe und Postkarten, die ihre Familie ihr schickte und hinterließ. Erinnerungen, die Sunja begraben hatte, weil sie ihr damals fremd waren und die nun wieder exhumiert auf ihrem Schoß liegen, als der Wolf mit ihr spricht. Sunja hält inne. Außer ihrem Atem hört sie nur den leichten Regen, der gegen ihr Fenster klopft. Sie schaut auf und sucht im Wohnzimmer nach der Stimme. Doch da ist nichts, außer den alten Möbeln mit ihrem Geruch nach Staub und Essig. Stille. Einbildung, denkt sie. Einbildung, wie so oft in diesen Räumen. Sie will den Stapel weiter durchsehen. Von dem obersten Foto blickt ihre Mutter als junge Frau sie an. Diese dürre Gestalt, der sie nie ähnelte. Nicht damals, nicht heute. Daneben ein Baum, der in dem Schwarz-Weiß des Bildes unscharf ist. Aber vielleicht sieht sie dort nur die Zeit auf dem Fotopapier wirken, denkt Sunja. Auf jeden Fall scheint es für sie so, als ob der Baum Federn statt Früchte trüge. Mit dem Daumen strich sie bereits mehrmals über die Stellen, nicht sicher, was sie damit bewirkt. Nichts. Sie legt das Foto auf den Stapel neben sich, dreht es um. Ihr sind die Blicke der Toten unangenehm und über diesen Haufen an Erinnerungen hinwegschreitend steigt sie in das Revier des Wolfs. Sunja hält eine Postkarte in der Hand, eine billige Reproduktion eines Gemäldes vom Anfang des 20. Jahrhunderts. So viel ist ihr vom Studium der Kunstgeschichte geblieben, dass sie das erkennt. Noch so eine Erinnerung, die Sunja vor langer Zeit begrub. Auf der Karte das Rotkäppchen mit leuchtenden Wangen und knubbeligen Fingern. Gehüllt in einen Mantel, einen verschlossenen Korb vor sich, füllt es fast die ganze Karte. Hinter sich nur der Wald, angedeutete Bäume, die Sunja kaum erkennt, weil sie auch gar nicht hinschaut, nur Flecken im Hintergrund, weil sie nur Augen für den Kopf hat, der da zu Füßen des Rotkäppchens liegt. Der Schädel, im Dunkel der Karte, in der letzten unteren Ecke, halb verwest, die Ohren gespitzt, umrandet vom klumpigen Fell, die Lefzen gebleckt, obwohl er bereits tot, offensichtlich, denn der Rest des Wolfs fehlt. Unter dem Kopf sammelt sich Blut, in der Lache Flecken, die Sunja nicht genauer anschauen will. Maden ziehen sich durch das Fell des Wolfkopfs. So viel sieht sie auf der Karte noch, seine Augen bettelnd auf sie gerichtet. Und während Sunja auf ihn starrt, nach Pinselstrichen sucht, blinzelt der Wolf mit schweren Lidern. Der Wolf erzählt Sunja, wie er einst nicht nur Kinder, sondern ganze Dörfer verschlang. Sein Maul weit aufgerissen, ein Hunger, der kein Ende kannte, der vor der Sonne und dem Mond keinen Halt machte. Ein Vieh, das sich durch den Himmel und die Hölle fraß, bevor es sich mit seinem fetten Bauch unter einen der letzten Bäume legte, wo es im Schlaf ein Mädchen überraschte. Ein Kind, das mit einem Stein den Bauch aufschlitzte, mit seinen kalten Händen im Inneren wühlte, und den Himmel und die Hölle, Nieren und Leber, Dörfer und Menschen, Gedärme und Milz herausriss und auf die mitternachtsschwarze Erde unter dem Baum legte. All das erzählt der Wolf, während aus dem Regen vor Sunjas Wohnung ein kaum hörbares Nieseln wird. Und dann äußert der Wolf seine Bitte. Sunja hört genau zu. Jedes Wort, jede Silbe, alles, was aus dem verrottenden Maul kommt. Zuerst versteht sie nicht. Der Wolf würgt kurz und Sunja fragt sich, ob ihm eine Made über die Zunge in die Kehle kroch. Aber was will so ein Kopf schon allein gegen eine Made machen? Dann erinnert sich Sunja. Sie erinnert sich an Tomasz, den Austauschstudenten, den Mann, mit dem sie zum ersten Mal schlief, bei dem sie zum ersten Mal an die Liebe glaubte. Die langen Nächte, in denen sie bei einer Flasche Bordeaux in ihrer Studentenwohnung zusammensaßen, die Gespräche über Gott und die Welt und wie sie beide so darüber sprachen, als ginge nichts etwas an. Wie Tomasch erzählte und sich dabei mit dem Daumennagel zwischen den Zähnen kratzte. Sie erinnert sich an einen Sommernachmittag mit ihren Eltern in einer großen Stadt, in der ihr die Möglichkeiten endlos schienen, obwohl sie erst 11 Jahre alt war. Sunja sah in diesen Straßen die Menschen. Sie lebten wie in den Serien im Fernsehen. Freunde, Liebhaber, lange Abende in Bars und Restaurants, während an einer Ecke jemand in seinem Erbrochenen saß. Sie erinnert sich an ein Weihnachtsgedicht, das sie als Kind an Heiligabend aufsagte, an ihr Stottern, obwohl nur ihre Eltern im Wohnzimmer hockten, ihre Gesichter direkt vor ihr, und wie sie nach der Bescherung am Tisch saßen und ihre Mutter die Haut von der gebratenen Gans aß, weil dies der beste Teil des Vogels sei. Sie erinnert sich an einen Popsong, in dem es um verpasste Entschuldigungen und zu Staub zerfallende Knochen geht, den sie so oft auf der Rückbank im Honda ihrer Eltern hörte, während sie in den Sommerhimmel schaute und glaubte, dass sie der Unendlichkeit nie näher käme. Sie erinnert sich an die Ohrfeige ihres Vaters, als er sie mit einer Zigarette in ihrem Zimmer erwischte. Danach rauchte sie nie wieder. Sie erinnert sich an die Hände ihres Vaters. Sie erinnert sich an die leeren Augen ihrer Mutter, als sie im Pflegeheim neben dem Bett stand, darin der Körper, der sie als Kind so oft hielt. Sie erinnert sich an die Tränen, während sie in ihrem Bett mit der weißen Bettwäsche in dem weißen Raum lag, ihre Arme bandagiert. Sie erinnert sich an die brüchige Stimme ihres Bruders auf dem Anrufbeantworter, der ihr erzählte, dass mit ihrem Vater etwas passiert sei und sie unbedingt zurückrufen solle. Und? Fragt der Wolf, der nach dem Würgen wieder zur Luft kommt, obwohl ihm ja die Lunge fehlt. Sunja taucht auf. Sie blickt dem Wolf in die Augen. Ihr Atem geht schnell, sie spürt ihren Herzschlag im ganzen Körper. Sie nickt. So soll es sein. Sunja sitzt in der Küche. Ihre rechte Hand hat sie auf das Holzbrett gelegt. In der linken hält sie das Küchenmesser, das, mit dem sie sonst das Geflügel für ihr Essen schneidet. Aber jetzt holt sie Luft und setzt das Messer an ihr Handgelenk an. Sie spürt die Kälte an ihrem Handgelenk. Das Messer liegt auf ihrer Haut, zwischen den Muttermalen und ersten Altersflecken. Dann drückt sie zu. Eine Klinge gleitet leicht. Eine Klinge bewegt sich vor und zurück. Eine Klinge trifft Hartes. Eine Klinge schneidet durch das Harte. Mehrere Versuche. Eine Klinge trifft wieder Hartes. Eine Klinge gleitet, schneidet, sägt. Umständlich, schwer, aber sie sägt. Mehr Kraft. Mehr Rot. So viel Rot, denkt Sunja. Dann gleitet die Klinge noch einmal kurz durch. Sunja laufen der Fleischsaft und das Blut über Kinn und die verbliebene Hand, die ihr abgetrenntes Gegenstück hält, das kaum noch zu erkennen ist, weil Sunja hungrig ist. Den rechten Stumpf hat Sunja in ein Küchenhandtuch gewickelt und notdürftig mit einem Gürtel abgebunden. Ihr läuft kalter Schweiß über die Stirn. Sie kann sich kaum auf dem Küchenstuhl halten. Neben ihr der Stapel mit Postkarten und Briefen. Ihr Blick verschwimmt. Sunja rutscht vom Tisch ab, fegt den Stapel mit Briefen, Fotos und Postkarten um. Sie kann den Erinnerungen nicht mehr folgen. Sie kann nicht tiefer gehen. Auf dem Boden alles ein Haufen, der sie nicht mehr kümmert. Alles Dinge, die ihr so egal, so nichtig erscheinen, wenn sie an das schwarze Loch denkt, das in ihr tobt, sich ausbreitet und alles mit sich nimmt. Alle Erinnerungen, alle Weihnachtsbäume, alle Liebe, alles Stottern, alle Knochen, all den Tod, alles ins Dunkel mit sich reißt. Vor dem Küchenfenster schiebt sich die Sonne durch die Wolken und legt einen rosafarbenen Schleier auf die Welt. Zwischen ihrem Stöhnen und den Schmerzen ist Sunja, als würde etwas nahe ihres linken Ohres schmatzen.